scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden. Ja? Und was passiert objektiv ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Hier gibt es keine Kopien, hier gibt es nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Ja, herzlich willkommen bei Reducation, der ersten Sendung. Und wir machen keine Tische kaputt, keine Sorge. Ja, heute ist die erste Sendung von Reducation, die neue Sendung vom Referat für internationale Vernetzung und der Gruppe Free Education Movement Marburg. Und es ist gerade noch ein bisschen unorganisiert. Wir sind gerade noch eigentlich am Aufbauen und daher gibt's vielleicht die eine oder andere kleine Pause. Aber ich erzähle mal, worum es jetzt erstmal gehen soll. Und zwar, da das heute die erste Sendung ist, möchten wir euch erstmal erzählen, warum es diese Sendung gibt, wer wir sind und was das Ganze soll und warum man überhaupt zuhören sollte. Mein Name ist Yannick und ich bin einerseits in der Gruppe Free Education Movement Marburg, andererseits auch seit kurzem aktiv im ASTA für das Referat für internationale Vernetzung. Und mit im Studio sind... ja, stellt euch einfach mal vor, sagt mir einfach mal, wer ihr so seid. Könnt ihr mal ins Mikro reden? Ihr hört uns nicht? Okay, ja, kleine technische Probleme. Ich höre dich nicht mehr. Ja, ihr hört leider in der Kabine nichts. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht könnt ihr trotzdem ins Mikro sprechen, damit wir schauen können, ob man euch hört. Kannst du einfach mal Hallo sagen? Ja, hallo. Ja, okay. Ja, hallo. Stellt euch doch einfach mal vor. Wie bitte? Stellt euch einfach mal vor. Achso, ja, hallo. Ich bin der Mo. Ich bin im Referat für internationale Vernetzung aktiv und setze mich grundsätzlich auf weltweiter Ebene dafür ein, dass sich Menschen besser vernetzen. Besonders Menschen, die sich für freie emanzipatorische Bildung einsetzen. Ja. Und wen haben wir da noch im Studio? Ja, ich bin die Justina. Ich bin beim Free Education Movement dabei, schon von Anfang an und unter anderem auch im ASTA aktiv, im ASTA-Vorstand mit aktiv. Ja, genau. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, da ihr mich nicht richtig hört. Und hört ihr das jetzt gerade? So über, ne, durch Tür und Angel. Ja, kriegen wir aber irgendwie hin. So. Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass es darum erstmal gehen soll, warum es die Sendung gibt und warum es sich lohnt zuzuhören. Ja, das wird gleich in Folge passieren. Erstmal hauen wir mal ein bisschen Musik rein und vielleicht mit etwas Glück klären wir bis dahin auch die technischen Probleme. Ja, da sind wir wieder zurück und die technischen Probleme sind immer noch da. Aber was soll's. Wir kriegen das auch so auf die Reihe. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, irgendwie sterben die Lieder auch früher ab, als sie sollten. Aber egal. Ja, ich werde jetzt einfach mal vorgehen. Wir haben jetzt gerade während der Liederpause auch noch Zuwachs bekommen. Marius, sag doch mal Hallo. Hallo. Hey Marius. Ja, Marius ist auch beim Referat, nicht beim Referat, aber bei der Free Education Movement und aber auch beim AK Zivilklausel, über den wir jetzt später noch reden werden. Um vielleicht wieder ein bisschen Struktur in das Ganze zu bekommen, kündige ich mal an, dass wir jetzt in den nächsten Minuten erstmal was zu den Gruppen sagen werden. Und anschließend wird es dann einen Beitrag dazu geben, worum es hier thematisch hauptsächlich gehen wird. Und später gibt es dann die versprochenen, auf unserer tollen Facebook-Seite versprochenen News aus ASTA und der aus der ganzen Welt. Gut, möchte einer von euch was zu Freedom sagen oder soll ich das machen? Also dann sag ich ja was. Danke. Das Free Education Movement Marburg gibt es seit... Kurz überlegen, Mitte 2010 etwa. Wir sind hervorgegangen aus dem aus der Gruppe Bildungsstreik in Marburg, die sich dann sozusagen aufgelöst hat und eben in das Free Education Movement Marburg übergegangen ist. Wir hatten auch schon mehrere Veranstaltungen organisiert, bei denen es vor allem um die Kommerzialisierung von Bildung ging, denn das ist nämlich auch unser Schwerpunkt. Wir befassen uns eben mit der Veränderung im Wesentlichen auf der Bildungslandschaft, was passiert mit der Bildung, warum in unseren Augen zumindest Bildung weiter oder immer mehr zu Ausbildung wird und wie wir das für uns bewerten. Und wir versuchen eben auch mit den Veranstaltungen eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten und möchten, dass möglichst viele Menschen da mitmachen. Und das Free Education Movement ist eine offene Gruppe, das heißt, alle sind willkommen, für die Bildung ein Herzensanliegen ist. Und wir treffen uns auch regelmäßig, und wann wir uns treffen, was wir genau machen, das könnt ihr aus unserem Selbstverständnis ablesen, das ihr auf unserer Homepage findet, die da lautet Freedom, also freedomm.de.vu. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken. Die steht dann eben auch auf der Homepage. Möchte noch jemand was zu sagen? Ich weiß nicht, aber vielleicht hast du Lust, noch was zu den letzten Sachen, was wir so gemacht haben, das ein bisschen konkreter. Das überlasse ich gern dir. Ach so. Ja, als allerletztes hatten wir jetzt, glaube ich, die Nachttanz-Demo, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja. Aktuell ist ein Newsletter in Produktion. Mhm. Stimmt. Das ist nicht der erste Newsletter, kann man, glaube ich, sagen, wo auch wieder viele spannende Themen drin sind. Letzten Sommer war das Bildungsfest veranstaltet worden, was sehr gut war, leider nicht so gut besucht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich glaube, das so nur so einen kleinen Einblick zu bekommen, was wir so gemacht haben, ist das jetzt erstmal ganz nett. Genau, und jetzt sitzen wir hier. Ja, voll gut. Ja, ich würde vielleicht dann noch auf das Referat für internationale Vernetzung zu sprechen kommen. Das ist eben ein ASTA-Referat, und da geht es, also Mo kann das vielleicht auch noch ein bisschen ausfüllen, was ich jetzt sage, aber grundsätzlich geht es darum, die internationale Vernetzung zwischen Aktiven im Bildungsprotest und auch darüber hinaus zu fördern, aus Marburg heraus. Das heißt, dass man, dass wir so ja uns dafür einsetzen, dass die Kommunikation zwischen Aktiven auf der ganzen Welt gefördert wird und einerseits, was auf der Welt passiert, nach Marburg bringen, zum Beispiel über diese Sendung hier oder auch über den Reclaim Education Newsletter, den ihr vielleicht mal bei der Mensa beim Essen gesehen habt oder auch sonst wo. Und andererseits eben auch in die Welt hinaustragen, was wir hier in Marburg machen. Also im Prinzip so eine Schnittstelle zwischen Marburg und dem Rest der Welt, so zwischen lokaler Ebene und globaler Ebene. Aber Mo kann vielleicht noch ein bisschen was ergänzen, wenn er möchte. Ja, des Weiteren sind wir auch aktiv in der Koordination mit eingebunden auf globaler Ebene. Und wenn dann zum Beispiel globale Aktionswochen koordiniert werden für freie Bildung, dann bringen wir uns ebenfalls mit ein. Oder wenn Aktive von Repression betroffen sind in der Welt, dann versuchen wir auch hier vor Ort diejenigen dann zu unterstützen, zum Beispiel in Form von Solidaritätsaktionen. Ja. Und wenn Leute, wenn von euch, wenn ihr Nachrichten habt oder wenn ihr Leute kennt, die sich gerne vernetzen wollen, dann könnt ihr euch auch gerne an uns richten, euch per E-Mail bei uns melden, internationale-vernetzung@asta-marburg.de. Genau, da freuen wir uns über. Ja, und gerade lauschen wir den Zug noch. Es gibt ja noch einen weiteren Punkt, der mit dem REV, also mit dem Referat für internationale Vernetzung, auch zusammenhängt, und das ist die International Student Movement. Da kannst du sicherlich noch sehr viel mehr dazu sagen, da du sie ja selber mitgegründet hast, Mo. Ja, also das International Student Movement ist eine unabhängige Kommunikationsplattform, die es seit 2008 gibt. Auf der tummeln sich so Aktive aus der ganzen Welt, die sich gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Bildung und für freie emanzipatorische Bildung einsetzen. Hauptsächlich wird sie genutzt, um sich zu vernetzen, aber auch um Informationen auszutauschen und, wie schon erwähnt, Aktionen zu koordinieren auf transnationaler und globaler Ebene. Es gibt eine umfangreiche Kommunikationsinfrastruktur, die besteht aus diversen Verteilern, aus regelmäßigen Chattreffen. Aber es gibt auch mehrere Gruppen und Seiten auf Facebook und eine Homepage. Für alle, die es interessiert, www.ism-global.net ist die Adresse. Und als letztes wurden auf der Plattform die Global Weeks of Action for Education im November koordiniert. Und im Rahmen dessen fand in Marburg ja auch die Nachttanz-Demo am 17.11. statt. Weiter geht's mit einer Sache, die wir tatsächlich vorproduziert haben und sozusagen vorbereitet haben.

Protestierenden eben erste Hilfe zu leisten oder eben bei Verletzungen sofort einzugreifen. Denn die polizeilichen RettungssanitäterInnen tun nicht immer das so, wie es vielleicht vonnöten wäre für die Demonstrierenden. Und deswegen haben wir das eben in eigene Hand übernommen. Dann gibt es noch einen Artikel zum Umweltthema. Da geht es um Antibiotika und Massentierhaltung. Und wird dann auch nochmal auf die Mensa-Umfrage eingegangen und eben die ersten Ergebnisse vorgestellt. Es wird auch ein bisschen Bezug genommen auf das Studentenwerk und so weiter. Also auf jeden Fall lesenswert. Dann hätten wir noch die neuesten News zur internationalen Protesten, Bildungsprotesten auf der ganzen Welt, wo das Referat für internationale Vernetzung sehr aktiv ist. Und zuletzt hätten wir ein sehr interessantes Interview zum Projekt Camp Hope. Das ist ein Projekt, was von ebenfalls Studierenden gegründet wurde. Die haben ihr Haus zur Verfügung gestellt für Studierende, die besonders am Anfang eines Semesters Schwierigkeiten haben, eine Bleibe zu finden. Und in diesem Haus können sie dann eben Unterschlupf finden, damit sie eben nicht auf der Straße landen oder sonst wo vielleicht bei rechten Burschenschaften sich einmieten müssen, weil sie keinen Ausweg mehr finden, wie sie einen Ort, ein Dach über dem Kopf finden können. Das alles gibt es in dem jetzigen Newsletter und ich denke, jetzt würden wir den Beitrag zu einer sehr einflussreichen Persönlichkeit Marburgs hören, zum Herrn Reinfried Pohl. Genau, und den hat Steffen vorhin eingesprochen für uns. War sehr cool von ihm. Und geschrieben ist er aber von, das wollen wir nicht unterschlagen, wisst ihr das nochmal? Valentin. Valentin, genau. Vielen Dank auch an Valentin, der seine Bereitschaft erklärt hat, dass wir es hier abspielen. Gut, dann los geht's. Wem gehört die Uni? Wem gehört die Stadt? Umwälzungen sind im Gange auf den Lahnbergen, am Bahnhof, in der Uni. Und überall taucht ein Name auf. Ob es das Reinfried-Pohl-Zentrum für medizinische Lehre, das Congress Center der Pohlschen Vermögensberatung in der stillos kitschig illuminierten Anneliese-Pohl-Allee oder der frisch renovierte Reinfried-Pohl-Hörsaal der JuristInnen ist. Überall erscheint er, der Name Pohl. Und überall dasselbe Phänomen. Eine Privatperson, ein Multimilliardär, öffnet seine Schatulle, lässt quasi aus der Portokasse Baumaßnahmen in Rekordgeschwindigkeit aus dem Boden stampfen. Dabei begnügt er sich gönnerhaft, lediglich mit seinem Namen oder dem seiner Frau vergütet zu werden. Alles für die bürgerliche Ehre. Und es regnet sie, die Ehrendoktoren, Ehrenprofessoren, Ehrensenatoren und Ehrenbürgerwürden. Stadt- und Uniobere hofieren dem Mäzen. Ist das ein Problem? Profitieren wir nicht alle davon, wenn der letzte Patriarch, Reinfried Pohl, uns quasi selbstlos teilhaben lässt am goldenen Schein seiner Milliarden? Wenn neue Forschungsstellen und Lehrzentren entstehen, wenn ein moderner LED-Glanz in Blau und Grün in die triste Nordstadt einzieht und das Lahnufer vom Wehr zum Bahnhof gesäumt wird von altrosa, rosendekorierter, cremefarbener Balustrade? Sind wir, die Unbehagen verspüren, ob diese Inszenierung nicht nur im kleinlichen Neid gefangen? Im Neid vor dem Lebenswerk dieses Self-Made Man, der mit dem Gespür für das richtige Allfinanzkonzept zur richtigen Zeit für die richtigen Vermögen die Nische im kapitalistischen Spiel gefunden hat, wonach wir doch alle insgeheim lechzen? Lassen wir die Fragen dahingestellt, ob wir alle davon träumen, an diesen Punkt zu kommen. Oder die Frage, ob es uns reizt, auf Kosten anderer einen unermesslichen Teil des gesellschaftlich erwirtschafteten Vermögens für unseren persönlichen Schatz abzuzwacken. Stellen wir uns die Fragen andersherum. Warum sind wir es, die herhalten müssen für das Investment eines Großkapitalisten? Eine zumindest dem Ideal nach selbstverwaltete, öffentlich finanzierte Universität, eine vermeintlich demokratisch verfasste Stadt? Haben Universitäten und Stadt sich aus freien Stücken entschieden, dieses großzügige Angebot entgegenzunehmen? Sich höflich bedankt für die generöse Spende und im Folgenden nach selbstdefinierten Kriterien entschieden, wie sie das Geld einsetzen und verwalten möchten? Wohl kaum. Die Forschungsstelle der Juristinnen heißt Finanzdienstleistungsrecht. Die Deutsche Vermögensberatung und der angedockte 5-Sterne-Hotelkomplex, beide Teile des Pohlschen Imperiums, okkupieren die halbe Nordstadt. Und das in einer Universitätsstadt, in der Tausende ständig verzweifelt nach bezahlbarem, zentralem Wohnraum suchen und die knapp bemessenen Wohnheime an die urbanen Ränder platziert werden. Da werden an der Uni Fachbereiche umgebaut, Forschungsstellen nach Maß zugeschnitten, Professuren mit ominösem Personal besetzt, Bebauungspläne geändert, öffentliche Straßen von Privatpersonen errichtet. Alles als Bedingung für die Geldgabe oder gleich aus vorauseilendem Gehorsam. Hier liegt das Problem. Die Agenda wird von außen bestimmt, nicht weil es im selbstgewählten Interesse von Stadt und Uni läge. Nein, weil insbesondere an der Uni die finanziellen Handlungsspielräume so eng gesteckt sind, dass sie sich genötigt sieht, alles und zu allen Konditionen anzunehmen, was Geld in die klammen Kassen spült. In dieses Bild passt nicht nur das willfährige Eingreifen nach Eigeninteressen eines Milliardärs. Stiftungsprofessuren, Drittmittelforschung, Sponsoring, das sind die Spielregeln, nach denen sich die Uni immer mehr richtet und politisch gewollt zu richten hat. Nicht entlang des Ideals von kritischer Wissenschaft und freier Forschung und Lehre und nicht in einem Raum, der sich den Regeln des Marktes entzieht. Einzelne Stiftungen, gar Privatpersonen erhalten einen überproportionalen Einfluss auf Einrichtungen und grundlegende Entscheidungen und Strategien an der Universität. Die Verteilung des Reichtums bestimmt die Verteilung der Macht. Darf das in einem Land, das sich als demokratisch bezeichnet, in einer Universität, die nach Freiheit von Forschung und Lehre strebt, sein? Es gilt umzusteuern. Es gilt, die Stadt und vor allem die Universität in eine Lage zu versetzen, in der sie einem Reinfried Pohl, aber auch einer Bertelsmann-Stiftung oder einem Siemens-Konzern entgegentreten können, mit der klaren Ansage: Du kannst uns gerne Geld zur Verfügung stellen, aber zu unseren Bedingungen und nach unseren Kriterien. Wenn nicht, können wir auch ohne dich. Wo aber selbst die Grundversorgung von Forschung und Lehre und das Stadtbild einer eigentlich reichen Stadt sich dem Gutdünken und Wohlwollen weniger unterzuordnen hat, da schwebt ein Loblied auf Freiheit und Demokratie im leeren Raum bedeutungsloser Sonntagsrhetorik. Da drängen sich andere Fragen auf. Wem gehört die Uni? Wem gehört die Stadt? Ja, eine echt gute Frage, beziehungsweise zwei echt gute Fragen. Wir spielen jetzt auch erstmal nochmal Musik und dann geht's weiter mit weiteren News aus Marburg und Deutschland. Ja, da sind wir wieder. Wie geht's jetzt weiter mit dem DGB oder mit was anderem? Ja, DGB ist ein gutes Stichwort. Und zwar an der Stelle, also da wir ja jetzt nicht nur auf Hochschule gucken, sondern auch generell auf die Bildungslandschaft Marburgs und außerhalb Marburgs schauen, haben wir Friedhard, Uli, Birgit und Werner kontaktiert. Von hier aus herzliche Grüße an euch vier, die früher beim Bildungsstreik vermehrt mitgemacht haben und eben Kontakte oder auch selbst an Schulen beschäftigt sind und wir deswegen mit ihnen in Kontakt stehen, um einfach Informationen zu bekommen. Und was wir hier vorliegen haben, sind zwei Sachen, die wir jetzt auch gerne vortragen würden, kurz. Das eine ist ein Positionspapier des DGB zur Zusammenlegung der Fraunhofer-Schule. Also es ist eine Sprachheilschule mit der Pestalozzi-Schule. Das ist eine Förderschule für Lern- und Erziehungshilfe. Vielleicht hat es die oder der eine in Marburg mitbekommen, dass das ansteht. Und DGB zusammen mit der GEW, also der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, haben gemeinsam eine Stellungnahme erarbeitet, die ich hier gerne vortragen möchte. Besteht aus mehreren Punkten und fängt an wie folgt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnen die Zusammenlegung der Fraunhofer-Schule mit der Pestalozzi-Schule ab. Wir begründen unsere Position wie folgt. Erstens, mit der Zusammenlegung beider Schulen soll eine neue Schule für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf entstehen, früher Sonderschule genannt, nach heutigem Sprachgebrauch Förderschule. Diese Schulorganisationsänderung widerspricht dem Leitgedanken der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen, die zum Ziel hat, Schülerinnen und Schüler mit Handicaps an Regelschulen zu fördern und die in Deutschland seit 2 Jahren Gesetzesrang hat. Zweitens, um die gesetzlichen Vorgaben der UN-Konvention einzuhalten, sollte man die Schülerinnen und Schüler der Fraunhofer-Schule ab sofort und nach einer Übergangsfrist auch die der Pestalozzi-Schule, die zuständige Regelschulen besuchen lassen, wo sie zusammen mit den Kindern aus ihren Wohnvierteln unterrichtet werden können. Dort können sie gemäß den gesetzlichen Vorgaben integrativ gefördert werden. Drittens, wenn die Kinder der Fronhofschule also den Schulort wechseln müssen, dann doch bitte gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Es wird nicht erläutert, warum man diese Option nicht aufgegriffen hat. Viertens, die Absurdität der beabsichtigten Zusammenlegung beider Schulen manifestiert sich auch darin, dass Schülerinnen und Schüler mit Sprachheilbedarf mit den gleichen Lernzielen unterrichtet werden wie Kinder in Regelschulen. Dagegen werden Schülerinnen und Schüler mit Lernhilfebedarf nicht an den gleichen Lernzielen unterrichtet, nach den gleichen Lernzielen unterrichtet. Und als letzter Punkt wird aufgeführt, der diskriminierende Faktor einer Förderschule besteht nach der beabsichtigten Zusammenlegung für Schüler und Schülerinnen und Eltern weiterhin. Diesem Umstand kann man auch nicht dadurch begegnen, dass man die Namensgebung der Schule ändert. Der Begriff integrativ wird hier statt inklusiv verwendet, da diese Kinder bereits aussortiert wurden und nun wieder integriert werden müssen. Zukünftig müssen alle Kinder gemäß den gesetzlichen Vorgaben inklusiv beschult werden, ohne einige auszusortieren. Zusammenfassend stellt der DGB und die GEW fest, so wie etwa die Hälfte der Fronhofschüler, die aus dem Landkreis stammen, künftig und auch jetzt schon an Regelschulen unterrichtet werden, genauso sollte auch die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Marburg wohnortnah an Regelschulen unterrichtet werden. Gleiches Recht für alle. Es wurde bislang nicht nachvollziehbar vorgetragen, warum die Möglichkeiten der Beschulung der Sprachheilkinder an Regelschulen der Stadt Marburg im Einklang mit dem Inklusionsgedanken nicht umsetzbar sein sollen. Aus diesen Gründen lehnen der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die geplante Zusammenlegung der beiden Förderschulen ab und fordern die städtischen Gremien und das beteiligte staatliche Schulamt auf, ein neues inklusives Konzept zu erarbeiten, dem dann auch die Vertreter der Gewerkschaften zustimmen könnten. Im Zusammenhang damit würde ich gerne auf eine Veranstaltung hinweisen, die eben auch von der GEW mit organisiert wird, welche den Titel trägt Inklusion eine Illusion. Und der Referent wird sein Johannes Button, wenn ich das hier richtig erkenne. Und moderiert wird das von Hartmut Möller. Die Veranstaltung soll stattfinden am Donnerstag, dem 14. März diesen Jahres um 16 Uhr und voraussichtlich in der Theodor-Heuss-Schule in Marburg. Da das aber noch mit Fragezeichen versehen ist, nehme ich an, dass der Standort noch nicht endgültig feststeht. Zudem sind auch sehr interessante Workshops vorgesehen. Deshalb lohnt es sich vielleicht Ausschau zu halten. Und ich bin sicher, dass wir in der Stadt zu dem gegebenen Zeitpunkt auch Plakate sehen werden, die auf die Veranstaltung hinweisen. Ja. Genau. Ja, schön. Wir haben, glaube ich, noch was zur Massentierhaltung hier in Marburg. Da gibt es neue Entwicklungen. Ja, wir hätten auch noch was, noch ein zweites Positionspapier auch vom DGB und von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, aber vielleicht, um das sich setzen zu lassen, ja. Vielleicht ein kurzes Musikpäuschen. Genau. Da kommt jetzt Jedi Mind Tricks mit Shadow Business. Ja, wie das so mit CDs ist, die man am PC erstellt. Manchmal gibt es so Fehler und dann fehlt die Hälfte des Leaks und sowas. Schade. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten. Ja, jetzt kommt noch mal was, das Positionspapier vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Genau, mit der GEW zusammen. Ja, das ist dann mein Einsatz. Also wie schon angedeutet, das ist eine Erklärung zur Schulentwicklung im Grundschulbereich diesmal. Mit dem schönen Titel Rückläufige Schülerzahlen an Grundschulen für Verbesserung des pädagogischen Angebots nutzen. Ich lese das jetzt einfach mal unkommentiert vor und ihr hört euch das an und erfreut euch. Zur Schulentwicklung für den Kreis Marburg-Biedenkopf stellt der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fest. Die zu erwartenden rückläufigen Schülerzahlen werden möglicherweise zur Schließung einiger Standorte im ländlichen Bereich führen, beziehungsweise es werden verstärkt Kooperationen, Verbünde und sogenannte Kombinationsklassen, Klassen, in denen Schüler und Schülerinnen verschiedener Jahrgangsstufe gemeinsam unterrichtet werden, gebildet werden müssen. Die Schwierigkeit wird aber darin bestehen, einen vernünftigen Kompromiss zu finden, der einerseits eine möglichst wohnortnahe Beschulung aller Schülerinnen und Schüler und andererseits pädagogisch sinnvolle Klassenbildungen gewährleistet. Die Qualität der schulischen Arbeit darf nicht sinken, sondern muss weiter erhöht werden. Voraussetzung dafür aber ist, dass die vorhandenen Stellen für Grundschullehrkräfte nicht verringert, sondern zur Verbesserung des pädagogischen Angebots genutzt werden. Der von allen Seiten geforderte differenzierende Unterricht ist nur möglich, wenn die Klassen deutlich kleiner werden. Der DGB und die GEW leiten daraus folgende Standards ab. Pro Klasse eine Schülerhöchstzahl von 20. Pro Klasse eine Schülermindestzahl von 10. Für alle Kombiklassen eine Schülerhöchstzahl von 18. Doppelbesetzungen der Lehrkräfte in den Hauptfächern für alle Kombiklassen. 3 Anrechnungsstunden für Lehrer in Kombiklassen wegen des höheren Vorbereitungsbedarfs. Kein Einsatz einer Lehrerin oder eines Lehrers alleine an einem Standort. Gesunde Schule muss für alle, Kinder und Lehrkräfte gelten. Bei unvorhersehbaren Ereignissen ist eine Lehrkraft der Situation völlig ausgeliefert, wenn sie allein ist. Bei gefährdeten Standorten gemeinsame Entscheidungsprozesse unter Beteiligung der Eltern und der Lehrkräfte initiieren. Bei Kooperationen und Schulverbünden muss die Sachausstattung wie zuvor allen Standorten zur Verfügung stehen. Der Schulverbund darf nicht als eine Schule gerechnet werden. Langfristige und fachliche Planung unter Beteiligung der Lehrkräfte, Personalräte, Lehrerverbände und Elternbeiräten an den grundlegenden Entscheidungsprozessen der Schulentwicklungsplanung. Zur Verbesserung des Angebots in den Grundschulen ist darüber hinaus zu fordern. Ausbau des inklusiven Unterrichts. Jedes Kind hat einen gesetzlichen Anspruch auf gemeinsamen Unterricht in einer wohnortnahen Schule. Haushaltsvorbehalte, sächlich oder personell, dürfen dieses Recht nicht einschränken. Schaffung von Barrierefreiheit in allen Schulen. Ausbau von Förderunterricht. Personeller Ausbau von Unterstützungssystemen, die auch vor Ort ankommen und sich im Umfang an den jeweiligen Erfordernissen der Schule orientieren. Und der Ausbau einer fachlich angeleiteten Hausaufgaben- und Mittagsbetreuung mit der Möglichkeit zur Einnahme von gesundem Mittagessen. So, ich finde, das klingt doch ganz gut. Kann man sich mal anhören und ja, hoffen wir mal, dass davon ein bisschen was umgesetzt wird und das nicht ungehört verschallt. Genau. Ja. Und um das jetzt noch nicht so ganz abbrechen zu lassen, mit dem Fokus auf Bildung, wird auch zusammen mit dem AStA Marburg und der Gewerkschaft für Erziehungs- und Wissenschaft hier in Marburg eine Vortragsreihe geplant, an der wird gerade gearbeitet. Die wird wahrscheinlich nächstes Semester, also Sommersemester stattfinden, wenn nicht sogar erst im Wintersemester. Das steht scheinbar noch nicht so ganz fest. Auf jeden Fall habe ich hier schon ein paar Themenvorschläge vor mir liegen und muss sagen, dass ich sie alle sehr interessant und auf jeden Fall besuchenswert finde. Da wird es unter anderem um Bildungsstandards gehen, um den sogenannten kompetenzorientierten Unterricht. Was ist das genau? Was verbirgt sich hinter dieser Vokabel? Es wird auch um die GATS-Abkommen gehen, also General Agreement on Trade and Services. Da wird es wahrscheinlich um die Verknüpfung zwischen Bildung und diesen Verträgen gehen, nehme ich mal an. Dann haben wir hier auch noch eine interessante Veranstaltung zum Thema die Schule neu denken, neue Ansätze, wie könnte Schule anders aussehen, was könnte sich verändern. Und ein Titel, der da heißt, das Bildungswesen ist kein Wirtschaftsbetrieb, Ausrufezeichen. Dem stimmen wir, denke ich, allesamt zu. Auf jeden Fall sollten weitere Informationen bekannt werden zu dieser Veranstaltungsreihe, werden sie auch hier in dem Radio mit ganz großer Sicherheit vorgestellt. Und also haltet Ausschau nach den Infos zu der Vortragsreihe. Jo, cool. Dann würde ich sagen, hauen wir nochmal Musik rein und dann geht's weiter. Ja, hier sind wir wieder. Und das war Albino und Korja mit Nutze den Tag. Ein großartiges Lied. Ja, davor war noch Jefferson Airplane mit dem White Rabbit. Nicht zu vergessen. Sehr cooles Lied aus Vierendorf in Las Vegas. Ja, und aus den 60ern. Das auch noch. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, im Programm. Genau, wir haben hier noch ein paar News aus Marburg und Umgebung. Die driften jetzt thematisch so ein bisschen von dem ab, was wir euch bis jetzt vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz finden wir es hier schon als wichtig und auf jeden Fall erwähnenswert. Was sonst noch so auf Marburgs oder in Marburgs Örtchen passiert. Vielleicht seid ihr schon an dem Ort Frohnhausen vorbeigefahren, vielleicht auf dem Weg nach Frankfurt oder auf dem Weg nach Friedberg oder sonst wo. Nun ja, ein Frohnhausener Stadtteil namens Bellenhausen ist ein kleiner Ort mit nur ein paar wenigen tausend Einwohnern, hat jetzt für großes Aufsehen gesorgt. Aufgefallen ist, das ist mir persönlich das Ganze, als ich eine Unterschriftenliste in der Hand hielt, auf der sowas stand wie Hähnchenmastanlage und eine Unterschrift und irgendwie sonst haben da Informationen gefehlt. Deshalb habe ich mich gefragt, was wird das denn sein? Habe recherchiert und rausgefunden, dass da in letzter Zeit eine Bürgerinitiative gegen Massentierhaltung für viel Aufruhr sorgt. Und zwar ist es so, dass ein Bauer in diesem Ort vorhat, eine Hähnchenmastanlage zu bauen. Die steht noch nicht, ist aber in der Planung. Und in dieser Hähnchenmastanlage sollen 39.900 Tiere Platz finden. Warum die Zahl so interessant ist, werde ich euch danach nochmal erzählen. Und das ganze Vorhaben, glaube ich, besteht schon seit ein paar Jahren, aber erst Mitte 2011, wenn ich das der Presse richtig entnommen habe, ist es so, dass Menschen, also Einwohner dieses Ortes, auf dieses Vorhaben aufmerksam geworden sind, was auch wiederum einen Grund hat, warum erst jetzt und nicht schon früher, und haben sich daraufhin zu der Bürgerinitiative gegen Massentierhaltung zusammengeschlossen und haben oder verfolgen das Ziel, diese Hähnchenmastanlage zu verhindern. Sie führen als Gründe an, dass eine Massentierhaltung ein totales und absolutes No-Go ist, weil es einfach Tierquälerei ist und sonst nichts. Verweisen auch auf die Keime, die eben aus so einer Hähnchenmastanlage, generell aus einer Massentieranlage, sich entwickeln können und dann eben durch Wind auf die Umgebung verstreut werden können und eben gesundheitsgefährdend wirken können. Des Weiteren machen sie sich Sorgen wegen des Gestankes, der dabei entstehen könnte, sowie fürchten sie, dass der Hähnchenkot in den Boden einsickern könnte und dann eben zu einer Grundwasserverschmutzung führt. All diese Gründe und noch ein paar mehr, wir würden alle gemeinsam so sagen, die Einwohner und Einwohnerinnen des Ortes, zu einem Wertverlust, der dort sowieso schon nur wenigen Häuser führen, die sich in dem Ort befinden und eben den ganzen Ort dann auch unattraktiver machen. Eben auch als wichtiger Grund von den Personen genannt. Außerdem gibt es auch Stimmen, die sowieso schon sagen, dass in der Gemeinde Frohnhausen auch schon eine Schweinemastanlage oder sogar Anlagen gibt und deswegen dieser Ort und diese Umgebung an sich schon sehr stark belastet ist und eben keine zweite Hähnchenmastanlage dorthin oder keine Hähnchenmastanlage an sich dorthin kommen soll. Das brauche man dort nicht. Das Interessante an der Zahl ist, und das hängt wiederum auch damit zusammen, warum die Bewohner so spät erst auf das Vorhaben aufmerksam geworden sind, es ist wohl so, dass bei einer Mastanlage, bei der eben nur 40.000 Tiere Platz finden, dass es da wohl ein vereinfachtes Verfahren gibt, wie sowas genehmigt werden kann und es bei dieser Anzahl, also bei bis zu 40.000 Tieren, keiner Genehmigung beziehungsweise nee, andersrum. Also es ist so, es muss nicht öffentlich gemacht werden, dass es dieses Vorhaben gibt und deswegen die Bewohner auch nicht an dem Entscheidungsprozess mitwirken müssen. Das bedeutet, wenn man das jetzt krass darstellen möchte, dass eben die 40.000 Tiere dort vorgesehen sind, ist nicht Zufall. Und dass die Bewohner erst jetzt darauf aufmerksam geworden sind, könnte vielleicht sogar so gewollt gewesen sein. Also Widerstand regt sich, er ist sehr laut. Das Ganze hat ein sehr großes Presseecho erfahren und es ist auch noch nicht entschieden, ob diese Mastanlage gebaut wird. Und wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen und werden auch zum Thema in dem nächsten Freedom Newsletter auch einen Artikel zu veröffentlichen und bleiben am Ball. Genau. Ah ja, vielleicht noch als Zusatz. Also das Interessante ist, es ist jetzt nicht nur auf Gutdünken des Bauern gewachsen, die Idee, sondern er hat jetzt momentan eine Kuhherde, die aus 30 Tieren besteht und sagt aber, und das ist eben der ökonomische Zwang, unter dem er steht und deshalb für sich entschieden hat, diese Hähnchenmastanlage bauen zu wollen. Er sagt, er kann von dem, was er jetzt erwirtschaftet, mit seiner Kuhherde nicht leben und ist sozusagen gezwungen, sich neue Ertragsmöglichkeiten zu überlegen und sagt, dass für ihn diese Hähnchenmastanlage eben die einzige Möglichkeit ist, um diesen Bauernhof, den er da hat, auch aufrechtzuerhalten und eben auch für die kommenden Generationen sorgen zu können. Das ist so der Stand der Dinge bezogen auf das. Das ist, denke ich, auch wichtig, das nicht so einseitig zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir nochmal Musik rein und dann geht's weiter. Ja, da sind wir wieder, gell? Und das war Faithless mit Mass Destruction. Ja. Hat auch gut zu dem Artikel gepasst. Ja, schon. Mhm. Lustig, wie so willkürliche Auswahl dann doch passt. Also. Ist alles konzipiert. Ja, stimmt. Ja. Weiter im Programm. Und zwar widmen wir uns jetzt einem etwas wieder heikleren Thema, was die Uni betrifft. Und zwar Militärforschung, beziehungsweise Forschung fürs Militär. Genau. Vielleicht um das Ganze andersherum aufzuziehen, also es geht jetzt um die Zivilklausel. Was das ist, das werde ich euch gleich vorstellen und im Anschluss daran werden wir ein kurzes Interview hören mit einem Aktiven, der eben im Marburger AK, also Arbeitskreis Zivilklausel, mitarbeitet. Und uns sozusagen seine ersten Eindrücke von der Arbeit mitteilt. Aber als erstes vielleicht ein kurzer Text aus unserem ersten Newsletter, also Freedom Newsletter, in dem wir uns auch schon mit dem Thema befasst haben und ich euch gerne so ein paar Fakten nennen würde, die jetzt zwar nicht mehr ganz so aktuell sind, aber auf jeden Fall gut und wichtig zu wissen, vor allem vor dem Hintergrund eben des Interviews, das wir im Anschluss hören werden. Und zwar Zivilklausel bedeutet, dass sich Hochschulen verpflichten, ausschließlich für zivile, also explizit nicht für militärische Zwecke zu forschen. In Zeiten, in denen Bildungseinrichtungen mit zunehmenden Kürzungen kämpfen müssen, wie es ja jetzt auch aktuell der Fall ist, haben Rüstungsunternehmen und auch das Bundesverteidigungsministerium, also ein leichtes Spiel, als Drittmittelgeber an den Hochschulen Fuß zu fassen. Das Institut für angewandte Festkörperphysik in Freiburg zum Beispiel ist an der Entwicklung des Bundeswehr-Transportflugzeugs Airbus A400M beteiligt. Die Universität Stuttgart als ein zweites Beispiel forscht für das Unternehmen Eurocopter. Das ist ein Tochterunternehmen des Rüstungsgiganten EADS, was viele von euch wahrscheinlich kennen, und arbeitet in diesem Zusammenhang an neuen Rotorblättern und Hubschrauberstrukturen, die dann natürlich auch fürs Militär verwendet werden können. Militärforschung findet aber nicht nur ausschließlich in technischen Fachbereichen statt, wie manche vielleicht annehmen, sondern hat inzwischen auch Einzug gefunden in sozialwissenschaftliche Fakultäten. An der Uni Oldenburg zum Beispiel ist die Arbeitsstelle Interventionskultur angesiedelt, die unter anderem mit dem Marburger Zentrum für Konfliktforschung arbeitet. Und gemeinsam untersuchen sie die sozialen Auswirkungen von militärisch gestützten humanitären Interventionen in den Einsatzregionen und den Gesellschaften, aus denen die intervenierenden Soldatinnen entsendet werden. Untersuchungen darüber, wie Entwicklungsprojekte, sogenannte, oder ein bestimmtes Auftreten der Soldatinnen die Akzeptanz von Besatzungstruppen erhöhen können, sind natürlich auch für die Armee von genauso großem Interesse wie die innenpolitischen Auswirkungen der Nachrichten von getöteten Einsatzkräften, wie wir uns alle vorstellen können. Die Hälfte aller Bundesländer, darunter auch Hessen, haben Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr über den Einsatz von Jugendoffizieren in Schulen. Davon habt ihr auch bestimmt schon was gehört. Wurde auch angeprangert, auch von diversen Gewerkschaften. Und es fanden auch Aktionen statt, die tatsächlich sich dann auch gegen die Vortragenden gerichtet haben. Es wurde eben versucht, diese Veranstaltungen auch nicht stattfinden zu lassen, zum Teil auch erfolgreich. In Marburg selbst hat erst kürzlich, letzte Woche, ich glaube Donnerstag, Das war der 19.01. eine Veranstaltung stattgefunden, die geleitet wurde vom Herrn Dr. Stefan Weber. Und dieser Herr ist der Leiter der Rechtsabteilung der inneren Führung der Bundeswehr. Der Asta Marburg hat dazu eine sehr aussagekräftige Pressemitteilung geschrieben. Die Unileitung hat offensichtlich keinen Grund gesehen, diese Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen. Aber es gab ein sehr erfreuliches Echo in der Presse, bezogen auf eben die Meldung des Asta, was auch sehr erfreulich ist und worüber wir uns alle sehr gefreut haben. Genau. Vielleicht noch ein Beispiel für Entschuldigung, muss was trinken. Ja, kein Problem. Übrigens, wenn jemand diesen ersten Freedom Newsletter nochmal haben möchte, der kann sich auch gerne mit uns in Verbindung setzen. Ich weiß nicht, ob er noch gedruckt in Massen vorliegt, aber wir haben ihn auf jeden Fall noch druckbereit. Asta wird noch einer rumliegen. Ja. Und auf unserer Homepage findet man den ja auch. Genau, es gibt ihn auch digital. Genau. So, da bin ich wieder. Und zwar an der Universität Potsdam gibt es einen Studiengang, der heißt Military Studies. So, und was wird da gelehrt? Dieser Masterstudiengang ist auf 4 Semester ausgelegt und dort können Studierende im Laufe dieser Zeit interessante Veranstaltungen zum Thema Militär, Krieg und organisierte Gewalt studieren. Angucken kann man sich das Ganze auf der Homepage militarystudies.de. Auf jeden Fall auch etwas, was wir weiterhin verfolgen werden und wahrscheinlich auch der AK-Zivilklausel auf dem Schirm haben wird. Christoph Wiesner, das ist ein Politologe aus Frankfurt am Main, er vermutet, das hat er auf dem Zivilklausel-Kongress letztes Jahr mitgeteilt als Vortragender, er vermutet, dass Militärforschung an 40 Hochschulen stattfindet. Und sie ist nicht immer so offensichtlich, wie man das denkt. Also es ist nicht einfach rauszubekommen, an welchen Hochschulen Militärforschung betrieben und an welchen nicht, zumal diese Informationen auch manchmal vertraulich behandelt werden und nicht einfach rausgegeben werden können. Genau, das vielleicht nur so als kurzer Überblick. Das Spannende, bezogen jetzt konkret auf die Zivilklausel, ist, dass es gibt sie schon an manchen Universitäten. Die Universität Bremen hat zum Beispiel die Zivilklausel seit 1986. Derzeit gibt es da Probleme, weil diese Zivilklausel ganz offensichtlich unterlaufen wird und sogar versucht wird, sie abzuschaffen. Aber auch da gibt es massive Gegenbewegungen, um eben das nicht stattfinden zu lassen. Dann gibt es ähnliche Vorgehen, also eben der Versuch der Einführung einer Zivilklausel in der Uni Dortmund, Tübingen, Berlin, neuerdings auch in der Uni Frankfurt. Da gab es jetzt kürzlich am 16. Januar, wenn ich mich nicht täusche, im Zusammenhang mit den Hochschulwahlen eben auch eine Urabstimmung, wo Studierende mitbestimmen konnten, ob sie an ihrer Hochschule eine Zivilklausel eingeführt haben möchten oder eben nicht. Ich glaube, das befindet sich auch gerade im Auszählungsprozess. Kann also nicht genau zu sagen, wie der jetzt der Stand der Dinge ist. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Wenn jetzt eine Uni eine Zivilklausel hat und das ist ja keine rechtlich bindende Satzung oder sowas, wo sie dann irgendwie Probleme kriegen würden vom Staat. Wenn jetzt eine Uni diese Klausel hat, aber dann doch irgendwie hinter der Hand oder mit der Hoffnung, dass es nicht rauskommt, Militärforschung betreibt, wie kann man dann vorgehen? Also habt ihr da irgendwie Ideen? Ist das dann so ein Zivilklausel einfach etwas, mit dem man mobilisieren kann und sagen kann, hey, ihr habt versprochen, ihr werdet es nicht machen und ihr habt es doch gemacht? Oder kann man da irgendwie noch auf eine höhere Wirkung hoffen? Also soweit ich weiß, ist es ja eine reine Selbstverpflichtung der Universität, die natürlich eine sehr starke Aussagekraft auch nach außen hat. Und wenn eine Universität dagegen verstößt, dann verstößt sie ja eben gegen diesen Vorsatz, den sie sich gegeben hat, friedliche Forschung zu betreiben. Und das alleine, finde ich, ist einfach schon ein absolutes Unding. Und ich für mich glaube durchaus, dass es ein sehr hohes Mobilisierungspotenzial auch in sich birgt, was eben auch zeigt, dass in Bremen auch verstärkt wieder versucht wird, also wirklich mit massiv die Präsenz dieser Tatsache in der Presse war auch enorm, dass dann eben geschaut wird, dass sowas nicht einfach so still und unter dem Tisch passiert. Nur es muss eben Menschen geben, die darauf aufmerksam machen, dass die Unis sich kein Hintertürchen offen lassen können, wo sie das eben alles unter der Hand und hinter dem Rücken von Studierenden einfach geschehen lassen können. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und deshalb ist es auch so wunderbar, dass wir jetzt auch einen Arbeitskreis Zivilklausel an der Uni Marburg haben, der dann eben auch diese Bemühungen mit unterstützt und das Thema auch einfach in das Bewusstsein von Studierenden trägt. Denn da ist es, glaube ich, noch nicht sehr vorhanden. Ja, genau. Und vorhin war Christian bei uns und hat uns ein bisschen was erzählt zum Arbeitskreis. Und es ist, er spricht das auch an, es ist noch stark in den Kinderschuhen. Und ich glaube, auch die freuen sich über Unterstützung und über Leute, die sich engagieren möchten. Und ja, sonst würde ich mal sagen, übergebe ich das Wort dann auch an unsere Aufnahme. Und wir hören mal rein. Hier bei mir sitzt Christian vom AK Zivilklausel. Danke für dein Kommen. Was ist denn der AK Zivilklausel? Ja, hallo. Der AK Zivilklausel ist eine Gruppe von Studierenden der Uni Marburg, die sich zusammengeschlossen haben, um für eine friedliche und zivile Philipps-Uni einzusetzen. Und das, denken wir, erreichen wir am besten durch eine Zivilklausel an der Uni. Was genau ist denn da euer Ziel? Also eigentlich geht es darum, die Uni freizuhalten von jeglichen Einflüssen militärischer Art. Und deswegen versuchen wir, eine Zivilklausel an der Uni zu erreichen. Und mit dem quasi mit dem formalen Ziel, dass Lehre, Forschung und Studium an der Uni zivilen und friedlichen Zwecken dient, ausschließlich. Und beim AK Zivilklausel in Gießen haben sie halt ein ganz gutes Vorbild für uns geschaffen, indem sie gesagt haben, sie könnten eine Zivilklausel einerseits als Restriktion, also das Verbot von der Zusammenarbeit mit Rüstungsindustrie und Bundeswehr, so personell sowie ideell, als auch als Ermutigung quasi zur Friedenswissenschaft und auch zum Bildungsauftrag, also dass man die Leute und Mitstudierenden informiert und auch aufklärt. Und wie kam es dazu, dass ihr euch gegründet habt? Warum habt ihr euch gegründet? Ja, es gab Ende letzten Jahres einen Vortrag im Hörsaalgebäude in Marburg. Und der ging über die Militarisierung der Gesellschaft und die Bundeswehr an der Uni. Und der Vortrag wurde damals organisiert von den AKs aus Gießen und Frankfurt. Und im Zuge dessen gab es dann halt die Idee, auch eine AK-Zivilklausel in Marburg zu gründen. Und ja, wie gesagt, unsere Ziele sind halt dabei, möglichst die Uni frei von Bundeswehreinflüssen und militärischen Einflüssen zu halten. Seid ihr vernetzt mit den anderen AK-Zivilklausel aus Gießen und Frankfurt? Ja, wir sind noch eine relativ junge Zivilklausel. Also wir haben uns jetzt erst Ende letzten Jahres zusammengefunden. Und deswegen, es gibt bundesweite Vernetzungstreffen und die einzelnen AKs von den verschiedenen Universitäten können auch miteinander in Kontakt treten. Aber wir sind noch relativ neu und deswegen hatten wir dazu noch nicht so die Möglichkeit. Gibt es denn außerhalb von Gießen und Marburg AKs für Zivilklausel? Es gibt Universitäten, die bereits eine Zivilklausel haben, beispielsweise Bremen und Tübingen. Und es gibt auch Universitäten, die noch keine haben, wo aber auch eine Zivilklauselbewegung in Gang ist. Beispielsweise in Frankfurt gibt es Studierende, die sich dafür eingesetzt haben, eine Zivilklausel zu erreichen. Und die Bemühungen sind dabei so erfolgreich, dass sie sogar geschafft haben, dass momentan eine Urabstimmung läuft, ob eine Zivilklausel eingeführt werden soll oder nicht. Ja, cool. Und so gerade aktuell, was läuft bei euch? Im Moment arbeiten wir natürlich noch an unserem Selbstverständnis. Also wir versuchen uns gerade selbst zu finden. Und ja, das ist... Wir sind quasi die Ersten noch in den Kinderschuhen und versuchen, die ersten Schritte zu gehen. Und natürlich sind alle, die interessiert sind, herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Wie läuft das so bei euch ab? Habt ihr da irgendwie so einen Anführer oder sowas? Oder wie sind bei euch die Strukturen? Also es ist ein sehr diskussionsbetont, aber es ist eine hierarchiefreie Strukturen. Also es gibt nicht das Alpha-Tier, was den Weg vorgibt. Es wird alles diskutiert und dann entschieden. Das klingt ja sympathisch. Wenn ich euch jetzt irgendwie erreichen will, wie mache ich das am besten? Ja, unser nächstes Treffen wäre nächsten Mittwoch, den... Also nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch. Das müsste der zweite oder sowas sein. Der erste. Der 1. Februar im Foyer der FILFAG. Und ansonsten kann man auch eine E-Mail schicken an das hopu@aster-marburg.de. Ah ja, also Hochschulpolitik beim Aster ist auch beteiligt. Ja, vielen Dank, Christian. Cool, dass du uns da einen Einblick gibst und das werden wir auch weiter beobachten, wie es bei euch weitergeht. Danke. Genau, Das werden wir tatsächlich tun. Mhm. Vielleicht, wenn ich noch kurz ergänzen könnte. Also die Philfak, für alle, die es nicht kennen, das ist die Philosophische Fakultät und die befindet sich in der Wilhelm-Rübke-Straße 6. Genau. Bei der Mensa. Ja, ein bisschen weiter so. Eigentlich eher bei der UB, also genau. Bei der großen BIP. Die kennt man ja vielleicht. Mhm. Genau, und damals die Sache, dieser Vortrag, den er angesprochen hat, da war auch der AStA beteiligt. Das wollen wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen. ich würde noch kurz darauf hinweisen, dass wir es eigentlich hier so konzipiert haben, dass wir möchten, dass ihr, liebe Zuhörer, mitmacht bei uns. Und dafür haben wir eine E-Mail-Adresse, das ist reducation@w4eg.de. Also nochmal, Reducation, so wie die Sendung heißt, einfach RaduCation @w4eg.de. Vielen Dank an Malvin an dieser Stelle, der das für uns ermöglicht hat, dass wir einen unabhängigen Server haben. Und genau, und des Weiteren haben wir auch eine Facebook-Seite, einfach auch Reducation findet man, da kann man was posten und mit uns Kontakt aufnehmen. Es gibt auch zu Freedom, das wurde ja schon angesprochen, und ESM auf Facebook massig Struktur, und das findet man auch relativ schnell und leicht. Twitter. Genau, Twitter ist auch am Start mit Marburg streikt, also so heißt der Twitter-Name. Und es gibt auch noch die Freedom-Seite, die haben wir ja schon mal gesagt, das war Freedom, also freedumm.de.vu. Und da wird es auch in Zukunft eine Unterseite fürs Radio geben. Das ist halt alles noch so ein bisschen in der Mache und noch nicht fertig. Aber das nächste Mal, sage ich mal, ist das am Start. Und ja, was heißt, dass wir wollen, dass ihr mitmacht? Also wir sind eigentlich echt offen für alle Vorschläge. Also wenn es nur ein Musikstück ist, was ihr gerne gespielt haben wollt, oder wenn ihr echt ein Thema habt, über das ihr reden wollt, wenn ihr hier anrufen wollt, das werden wir die Sendung nicht mehr auf die Reihe kriegen, aber es wäre vielleicht für die Zukunft auch ein nettes Format, dass wir miteinander telefonieren und wir vielleicht vorher in Kontakt treten und ein bisschen klären, worüber wir reden werden. Oder wenn ihr mit ins Studio kommen wollt, wir sind da echt offen für Input von euch. Ja, und auch diskutieren mit allen. Genau. Und News, wenn ihr News habt. Genau, wenn ihr Nachrichten habt, ja, wenn ihr was Interessantes gehört habt, was hier irgendwie in den Kontext von emanzipatorischen Bewegungen und Protest gegen Kommerzialisierung der Lebensbereiche habt, immer her damit. Also wir sind da echt gerne auch ein Sprachrohr für Leute, die das sonst vielleicht nur im Freundeskreis kommunizieren und eigentlich der Meinung sind, dass es cool wäre, wenn mehr Leute davon wissen würden. Gut, jetzt geht's weiter nochmal mit Musik, und zwar... Genau, da haben wir jetzt Madcap mit Old Times. Ja, da sind wir wieder. Und jetzt kommen wir sozusagen vom Lokalen zum Globalen. Also wir wechseln die Maßstabsebene. Ja, ist richtig. Schließlich ist es auch wichtig zu wissen, was anderswo in der Welt passiert, um besser auch einschätzen zu können, was vor Ort eigentlich so abgeht. Genau, ich stelle jetzt so ein bisschen die News vor, was so weltweit passiert ist in diesem Monat bisher, im Januar. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich gehe auf unterschiedliche Regionen in der Welt ein, und das sind 5 Blöcke, und fange an mit Afrika. Am 11. Januar beging ein 15-jähriger Schüler in Kiamunyeki, einer Stadt in Kenia, einen Selbstmord. Ein Schüler der Ruri-Grundschule, der Schüler heißt Tony Muia, oder hieß, erhing sich, nachdem er 218 Punkte bei Klausuren erhielt und dies nicht reichte, um in die nächste Klasse versetzt zu werden. Das Ganze ist sehr tragisch, aber leider kein Einzelfall. Es gibt unzählige Beispiele aus der ganzen Welt über Selbstmorde dieser Art, welche von Schülerinnen, Studierenden und sogar Lehrerinnen, die dem Druck nicht mehr aushalten, begangen werden. Genau dieser Druck ist ein Symptom der Leistungsgesellschaft. Auch deshalb brauchen wir eine Bildung ohne Wettbewerb und Notensystem. So, und bevor ich mit Asien weitermache, hören wir jetzt noch ein Lied. Ja, schön. Ja, das war Peter Fox, Das zweite Gesicht. Genau, machen wir weiter mit Asien. Zunächst möchte ich da auf Malaysia eingehen. Auch dort setzen sich Menschen für akademische Freiheit ein. Am 1. Januar versammelten sich zu diesem Zweck 100 Aktivistinnen vor der University Perguruan Sultan Idris in Tanjung Malim. Sie wurden von Polizeikräften angegriffen und 17 Leute wurden verhaftet. Mindestens eine Person wurde dabei schwer verletzt. Dieser Konflikt dauert schon länger an in Malaysia. Und am 9. Januar kündigte die Unileitung an, dass einer der Aktivisten für 3 Semester suspendiert wird. Dieser Mensch heißt Adam Adli. Und er war Teil einer Gruppe, die eine Fahne mit dem Gesicht von Herrn Najib mit einer anderen Fahne ersetzte, die den Kampf für akademische Freiheit symbolisierte. Also die Fahne, die entsprechend aufgehangen wurde, symbolisierte den Kampf für akademische Freiheit. Und der Herr Najib ist der Premierminister von Malaysia. Genau, nun wurde Adam Adli für 3 Semester suspendiert mit der Begründung, dass er die Reputation der Universität beschädigt hätte. Weiter geht's mit Bangladesch. Anfang Januar haben ebenfalls Studierende in Bangladesch gegen Gebühren protestiert. Mindestens 8 Studierende wurden bei einer Demo gegen zusätzliche Zugangsgebühren an der Jagannath-Universität in Dakar, das ist die Hauptstadt, am 3. Januar verletzt. Sie wurden von Unterstützern der Bangladesch Chhatra League, die Studierendenvereinigung der regierenden Awami League-Partei, angegriffen. Da die Proteste gegen die Gebühren nicht abbrechen wollten, verbot die Unileitung einige Tage später kurzerhand jegliche Versammlung und Protestaktionen auf dem Campus. Doch ein Großteil der Aktiven ließ sich davon nicht einschüchtern und versammelten sich zu einer Vollversammlung. Und auf dieser Vollversammlung beschlossen sie, zu einem unbefristeten Streik ab dem 11. Januar aufzurufen, bis das Verbot auf dem Campus sowie die Gebühren wieder zurückgenommen wurden. Nur 4 Tage später, am 15. Januar, gab die Unileitung auch schon nach und ging auf die Forderung ein. Aber nicht nur Studierende wehren sich gegen diese Entwicklung im Bildungssystem in Dakar. Am 7. Januar gingen mehr als 2000 Eltern und Schülerinnen auf die Straße, um Schulgebühren entgegenzutreten. Barrikaden wurden errichtet und Hauptstraßen mehrere Stunden lang blockiert. Es ist nicht verwunderlich, dass dann mit der Zeit auch Spezialeinheiten anrückten, aber die Protestierenden verstreuten sich schnell, bevor die Polizei eingreifen konnte, und somit wurde auch niemand verletzt. Am 12. Januar protestierten Studierende in Davao, das ist eine Stadt auf den Philippinen, gegen die Erhöhung von Studiengebühren um 200%. Der Protest, der fand auf dem Campus statt, und die Verhandlungen mit der Unileitung dauern weiter an. Das war es dann erstmal zu Asien. Weiter wird es mit Europa gehen. Ja, und vielleicht kannst du uns noch sagen, was als nächstes gespielt wird? Als nächstes haben wir Rage Against the Machine mit New Millennium Homes. Ja, und dann kommen wir jetzt zu Europa. Richtig. Ich denke, die Türkei bietet da einen guten Übergang, da es genau dazwischen liegt, zwischen Asien und Europa. In Istanbul wurde das Starbucks auf dem Campus besetzt, und zwar bereits am 5. Dezember. Worum ging es den Aktiven dort? Sie wollen günstiges und gesundes Essen auf dem Campus bekommen. Außerdem geht es ihnen um Freiheit. Also sie wollten sich einen Platz oder einen Raum erobern, über den sie dann selber verfügen und den sie selber gestalten können. Und das haben sie dann damit auch getan. Die Besetzung, soweit ich weiß, hielt länger als einen Monat, also zumindest bis zum 3. Dezember, bis zum 3. Januar in diesem Jahr. Was jedoch danach passierte, ist noch unklar, aber das werden wir noch weiter recherchieren und das nächste Mal euch dann Bescheid geben. Hast du Informationen, warum ausgerechnet Starbucks? Naja, auf dem Campus selber gibt es mehrere solche Franchising-Unternehmen, die entsprechend Essen anbieten, und Starbucks war eines von denen, das sie sich dann ausgesucht haben. Starbucks zeichnet sich halt natürlich auch dadurch aus, dass sie entsprechend teuer sind. Und genau, das wird wohl der Grund gewesen sein. Wollen wir einen Kohleautomaten besetzen? Ja. Genau, jetzt komme ich zu Spanien. Am 19. und 21. Januar, also noch gar nicht so lange her, gab es Massenproteste in mehreren Städten. Diese Proteste richteten sich gegen Kürzungen im öffentlichen Bildungsbereich und auch grundsätzlich gegen die Privatisierung von Bildung. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Valencia gingen mehr als 40.000 Menschen auf die Straße. Aber auch gar nicht so weit weg, in Dresden, gab es ebenfalls vor kurzem eine Protestaktion am 18. Januar. Ich weiß nicht, ob es einige auch mitbekommen haben. Am 18. Januar haben ungefähr 100 Studierende das Rektorat besetzt. Warum das Ganze? Klar, Kürzungen. Auch dort an der Uni sollen Stellen gestrichen werden. Und die Studierenden verlangen vom Rektor, dass er sich stärker gegenüber dem Land positioniert und stärker gegen die Kürzungen sich ausspricht. Der Rektor weigert sich jedoch und begründet das folgendermaßen. Er möchte nicht, dass die Universität im Rahmen der Exzellenzinitiative benachteiligt wird. Und deswegen möchte er ein gutes Verhältnis zum Land bewahren. Die Aktiven besetzten das Rektorat für mehrere Stunden und am Abend nach einer entsprechenden Diskussion mit dem Rektor gingen sie auch wieder. Jetzt eine gute Nachricht aus England. Dort wurde nämlich ein Gesetzesvorhaben gestoppt. Es sollte eine Reform durchgesetzt werden, nach der private Unternehmen, also nach denen, oder durch welche es privaten Unternehmen erleichtert werden sollte, sich entsprechend auf dem Markt zu etablieren und private Hochschulen einzurichten. Laut diverser Zeitungsberichte haben wohl hauptsächlich US-amerikanische Hochschulen, also nicht die Hochschulen, aber die Regierung, gedrängt, dass der Markt doch geöffnet werden sollte in Großbritannien. Wie wir alle wissen, wird der Bildungsmarkt immer lukrativer und einige Regionen der Welt, wie zum Beispiel auch Australien, Neuseeland, Großbritannien und USA, aber auch Kanada, sind für sie ist der Bildungsexport ein wichtiger Markt. Und dementsprechend versuchen sie da auch neue Märkte zu erschließen. Ja, noch hierzulande gibt es ja private Bildungsanbieter sozusagen. Ja. Aber in England wurde das zum Glück vorerst gestoppt. Genau. Aber in Schweden, da wurde eine Grundschule versteigert. Aha. In einer Online-Auktion. Und der Käufer, die Grundschule umfasst 180 Schülerinnen in einer Stadt südlich von Malmö. Auch interessante Entwicklung. Wie läuft das? Wer am meisten bietet, darf sie dann beschulen oder wie? Genau, der darf die dann betreiben, die Schule. Ach, der darf die betreiben? Ja. Also es ist eine private, gemanagte, aber öffentlich finanzierte Grundschule. Und da Eltern? Hatte jemand was dagegen? Ja, kann sein, aber anscheinend gab es da nicht genug Widerstand dagegen. Zumindest. Und weißt du, wie viel bezahlt wurde für die Schule am Ende? Nein, weiß ich nicht. Nein. Müssen wir nachher mal googeln. Ja, das war's dann auch erstmal zu Europa. Genau, und dann machen wir nochmal eine kleine kurze Pause und jetzt sind wir auch kurz vor 12 und ich dachte, es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal zu erwähnen, dass wir hier bei Radio Unerhört sind, auf 90.1. Radio Unerhört Marburg ist das und jetzt geht's weiter mit Ratatat und Wildcat. Ja. es geht weiter mit internationalen News und jetzt gehen wir in den Mittleren Osten. Genau, das wird auch nur eine kurze Meldung werden. Da sind nämlich Lehrende am 4. Januar in den Streik getreten. Lehrende, die befristet beschäftigt sind, befristete Zeitverträge haben. Da ihnen immer noch Lohn aussteht aus dem akademischen Jahr von 2010 und 2011. Dazu eine kleine Anmerkung. In immer mehr Regionen der Welt werden Lehrkräfte nur noch befristet beschäftigt, um Druck auf die festangestellten Lehrkräfte auszuüben und somit Gelder zu sparen. Genau, das ist natürlich nicht nur im Lehrbetrieb der Fall, sondern auch in anderen Betrieben. Aber ja. So ist es halt. Ja, und in wenigen Sekunden werden wir offiziell überziehen und das leiten wir ein mit einem weiteren Ratatat-Track, und zwar Falcon Jab.